Wir senden nun das Hörspiel »Erzählungen aus Kolyma« von Varlam Shalamov. Der russische Schriftsteller verbrachte zwischen Ende der 1920er und Mitte der 50er Jahre lange Zeit in sowjetischen Arbeitslagern. In »Erzählungen aus Kolyma«, seinem Hauptwerk, erzählt Shalamov vom Leiden unter lebensfeindlichen Bedingungen und vom System des menschenverachtenden sowjetischen Gulags. Wie tritt man einen Weg in unberührten Schnee? Ein Mann geht voran, schwitzend und fluchend, setzt kaum einen Fuß vor den anderen und bleibt dauernd stecken im tiefen Schnee. Auf der schmalen und flüchtigen Spur folgen 5, 6 andere, Schulter an Schulter. Sie treten um die Fußspur herum, nicht hinein. Geht man den Weg des Ersten in seinen Fußstapfen, entsteht eine erkennbare, doch kaum begehbare schmale Fährte. Ein Fußpfad, kein Weg. Löcher, in denen es sich schwerer läuft als im unberührten Schnee. Von denen, die der Spur folgen, muss jeder, selbst der Kleinste und Schwächste, auf ein Stückchen unberührten Schnee treten, nicht in die fremden Fußspuren. Vorname? Varlam. Nachname? Shalamov. Artikel? 58. Haftdauer? Lebenslänglich. Tag und Nacht herrschte weißer Nebel von solcher Dichte, dass ein Mensch auf 2 Schritt nicht zu sehen war. Ein Thermometer bekamen die Arbeiter nicht zu sehen. Und das war auch nicht nötig. Zur Arbeit ausrücken mussten sie. Bei jeder Temperatur. Außerdem konnten Alteingesessene den Frost auch ohne Thermometer fast exakt bestimmen. Wenn Frostnebel herrscht, dann sind es draußen minus 40 Grad. Wenn die Luft beim Atmen mit Geräusch ausfährt, aber das Atmen noch nicht schwer wird, sind es 45. Wenn das Atmen ein Geräusch macht und Kurzatmigkeit dazukommt, sind es 50 Grad. Bei über 50 Grad gefriert die Spucke in der Luft. Die Spucke gefror in der Luft schon seit 2 Wochen. Jeden Morgen wachte Potaschnikow mit der Hoffnung auf, ob der Frost nachgelassen hat. Aus der Erfahrung des letzten Winters wusste er, dass es für das Empfinden von Wärme auf eine deutliche Veränderung ankommt. Einen Kontrast. Auch wenn der Frost nur auf 45 Grad zurückgeht, ist es 2 Tage warm. Und für mehr als 2 Tage Pläne zu machen, hatte keinen Sinn. Doch der Frost ging nicht zurück. Und Potaschnikow begriff, dass er ihn nicht länger ertragen konnte. Das Frühstück hielt allerhöchstens für 1 Stunde Arbeit vor. Dann kam die Müdigkeit und der Frost. Das heiße Mittagessen, die berüchtigte Brühe und 2 Löffel Grütze stärkte die Kräfte nur wenig, doch wärmte immerhin. Und wieder reichte die Kraft für 1 Stunde Arbeit. Und dann packte Potaschnikow der Wunsch, sich entweder zu wärmen oder sich einfach auf die spitzen, gefrorenen Steine zu legen und zu sterben. Der Tag ging dennoch zu Ende und nach dem Abendessen, nach reichlich Wasser zum Brot, legte sich Potaschnikow schlafen. Er war erst 30 und ihm fiel es schon schwer, auf die obere Pritsche zu klettern. Sein Nachbar war gestern gestorben. Einfach gestorben. Nicht mehr aufgewacht. Und niemanden interessierte es. Er musste sich zu etwas entschließen. Etwas ausdenken. Sich etwas ausdenken in seinem geschwächten Hirn. Oder sterben. Potaschnikow erwartete den Tod jeden Tag. Und der Tag schien gekommen. Die Brigade war vor Beginn der Arbeit angetreten. Und ein rotgesichtiger Mensch in Rentierfellmütze, Jakutenstiefeln und in weißem Halbpelz ging die Reihen ab. Der Brigadier stand daneben und sprach ehrerbietig zu dem Mann in der Rentierfellmütze. Aber ich versichere Ihnen, Alexander Jewgenjewitsch, dass ich keine solchen Leute habe. Das hier ist Intelligenz, Alexander Jewgenjewitsch. Eine einzige Plage. Ihr Brigadiere kennt eure Leute nicht. Wollt uns nicht helfen. Wie Sie meinen, Alexander Jewgenjewitsch. Ich zeig's dir. Hey, Leute, hört mal zu! Die Leitung braucht Zimmerleute! Alle schwiegen. Sehen Sie, Alexander Jewgenjewitsch? Hier! Plötzlich hörte Potaschnikow seine eigene Stimme. Hier, ich bin Zimmermann. rechten Flügel trat ein anderer Mann schweigend einen Schritt vor. Potaschnikow kannte ihn. Das war Grigorjew. Na? Der Mann in der Rentierfellmütze drehte sich zum Brigadier. Du bist eine Schlafmütze und ein Dreckbrigadier. Ihr zwei kommt mit. Wisst ihr, wo die Tischlerei ist? Ja, ja, rief Grigorjew. Geben Sie uns bitte was zu rauchen. Die alte Leier. Potaschnikow ging vorne weg und dachte nach. Heute wird er in der Wärme der Tischlerei sein. Ein Beil schärfen. Einen Axtstiel herstellen. Er braucht sich nicht zu beeilen. Bis zum Mittagessen werden Sie Ihr Werkzeug bekommen. Es eintragen lassen, den Gerätewart suchen. Und heute gegen Abend, wenn klar sein wird, dass er keinen Axtstiel herstellen kann, wird man ihn rauswerfen. Und morgen wird er in die Brigade zurückkehren. Aber heute wird er es warm haben. Und vielleicht wird er auch morgen und übermorgen Zimmermann sein. Falls Grigorjew einer ist. Der Winter geht schon zu Ende. Den Sommer, den kurzen Sommer, wird er irgendwie überleben. Kannst du das zimmern? Weißt du, sagte Grigorjew fröhlich, ich denke, jeder Mensch mit Hochschulbildung muss einen Axtstiel behauen können. Erst recht, wenn das an einem brennenden Ofen geschehen soll. Das heißt, du bist auch... Gar nichts heißt das. Für 2 Tage täuschen wir sie und dann... Was interessiert dich, was dann ist? Wir täuschen sie für 1 Tag. Morgen schicken sie uns zurück in die Brigade. Mitten in der Tischlerei stand ein rotglühender Eisenofen. Die Ankömmlinge fielen auf die Knie vor der offenen Ofentür. Vor dem Gott des Feuers. Einem der ersten Götter der Menschheit. Sie zogen die Handschuhe aus und streckten die Hände in die Wärme. Hielten sie direkt ins Feuer. Was wollt ihr? Fragte ein Tischler unfreundlich. Wir sind Zimmerleute. Wir werden hier arbeiten, sagte Grigorjew. Auf Anweisung von Alexander Jewgenjewitsch. Das hat der Einsatzleiter euch gemeint, denen wir die Äxte ausgeben sollen, sagte er anstrengend, alter Werkzeugmacher. Ja, ja, uns. Hier, sagte er anstrengend und musterte sie misstrauisch. Da habt ihr 2 Äxte, Säge und Schränkzange. Hier ist mein Beil. Behaut einen Axtstiel. Arnström lächelte. Die Tagesnorm für Axtstiele ist bei mir 30 Stück. Grigorjew nahm von Arnström ein Holzstück entgegen und begann zu hauen. Die Mittagssirene ertönte. Arnström zog sich nicht an und schaute Grigorjews Arbeit schweigend zu. Jetzt du, sagte er zu Potaschnikow. Potaschnikow stellte das Holzscheit auf den Klotz, nahm von Grigorjew das Beil entgegen und begann zu hauen. Das reicht, sagte Arnström. Die Tischler waren schon zum Essen gegangen. In der Werkstatt war niemand außer den 3. Nehmt hier 2 Axtstiele von mir. Arnström gab Grigorjew die fertigen Stiele. Setzt Äxte drauf. Heute und morgen wärmt ihr euch am Ofen. Übermorgen geht ihr dahin, woher ihr gekommen seid. Hier habt ihr ein Stück Brot zum Mittagessen. Heute und morgen wärmten sie sich am Ofen. Und übermorgen ging der Frost gleich auf 30 Grad zurück. Der Winter ging schon zu Ende. Was ich im Lager gesehen und erkannt habe. Ich habe verstanden, was für ein gewichtiges Argument für einen Intellektuellen eine gewöhnliche Kopfnuss ist. Dass das Volk die Chefs an der Stärke ihrer Schläge erkennt, an der Leidenschaft, mit der sie schlagen. Ich habe erkannt, dass Schläge als Argument fast unwiderlegbar sind. Methode Nummer 3. Das Abendessen war zu Ende. Glebow leckte in Ruhe seine Schüssel aus, wischte die Brotkrümel vom Tisch in die linke Hand, führte die Hand zum Mund und leckte die Krümel behutsam auf. Bagratzows eingefallene, glänzende Augen schauten unverwandt in Glebows Mund. Niemand besaß einen so starken Willen, dass er die Augen von Essen hätte abwenden können, das im Mund eines anderen Menschen verschwand. Bagratzow wandte die Augen zum Horizont, zum orangefarbenen Mond, der den Himmel hinaufkroch. Los! Los, sagte Bagratzow. Sie gingen schweigend dem Pfad zum Fels und stiegen auf einen kleinen Vorsprung, der sich um die Bergkuppe zog. Glebow knöpfte die Jacke zu. Beim Gehen wurde ihm nicht warm. Noch weit? Ja. Es gab nichts zu reden und auch nichts zu denken. Auf einem kleinen Plateau am Ende des Vorsprungs lag ein Haufen von übereinandergeworfenen Steinen und abgerissenem, vertrocknetem Moos. Ich hätte es auch allein machen können. Bagratzow verzog das Gesicht zu einem Lächeln. Aber zu zweit ist es lustiger. Sie waren im letzten Jahr auf demselben Schiff gekommen. Wir müssen uns hinlegen, sonst sehen sie uns. Sie fingen an, die Steine beiseite zu räumen. Bagratzow fluchte leise. Er hatte sich den Finger geritzt, das Blut tropfte. Er streute Sand auf die Wunde, riss ein Büschel Watte aus der Jacke und drückte es drauf. Das Blut tropfte weiter. Schlechte Gerinnung. Bist du Arzt? Glebow schwieg. Die Zeit, als er Arzt war, schien sehr fern. Und hat es so eine Zeit überhaupt gegeben? Allzu oft erschien ihm diese Welt hinter den Bergen, hinter den Meeren als Traum. Als Erfindung. Real waren die Minuten, die Stunden, der Tag, vom Wecken bis zum Zapfenstreich. Weiter dachte er nicht und hatte er nicht die Kraft zu denken. Er kannte die Vergangenheit der Leute nicht, die um ihn waren, und interessierte sich nicht dafür. Glebow sah, wie Bagratzow das Blut aus dem schmutzigen Finger saugte. Doch er sagte nichts. Das Bewusstsein, das ihm noch geblieben war, war jetzt nur auf eins gerichtet. Möglichst schnell die Steine wegzuräumen. Ist bestimmt tief. Wieso tief? Da. Er hatte einen menschlichen Zeh berührt. Im Mondlicht war er genau zu sehen. Mit Mühe zerrten sie die Leiche zu zweit heraus. Sie bogen dem Toten die Arme gerade und zogen ihm das Hemd aus. Nagelneue Unterhosen. Sie zogen ihm auch die Unterhosen aus. Glebow schob sich das Wäscheknäuel unter die Jacke. Zieh sie lieber an. Nein. Mag nicht. Sie legten den Toten zurück ins Grab und bedeckten ihn mit Steinen. Das blaue Licht des aufgestiegenen Mondes legte sich auf die Steine und auf den schütteren Tigerwald. Jetzt deine Zigarette. Morgen bekommst du deine Zigarette. Bagratzow lächelte. Morgen werden sie die Wäsche verkaufen, Brot dafür eintauschen, vielleicht sogar ein bisschen Tabak. Was ich im Lager gesehen und erkannt habe. Ich habe erkannt, dass man die Welt nicht in gute und schlechte Menschen einteilen muss, sondern in Feiglinge und Nicht-Feiglinge. Ich habe erkannt, dass die Diebe keine Menschen sind. Ich habe gelernt, mein Leben für einen Tag im Voraus zu planen, nicht weiter. Platonow erzählte mir die Geschichte seines hiesigen Lebens. Unseres zweiten Lebens auf dieser Welt. Er war in Djanchara gewesen. Bei der Erwähnung des Bergwerks Djanchara runzelte ich die Stirn. Ich war selbst an üblen und schwierigen Orten gewesen. Doch der schreckliche Ruf von Djanchara hatte überall die Runde gemacht. Und? Waren Sie lange in Djanchara? Ein Jahr, sagte Platonow leise. Übrigens, schwer war es nur die erste Zeit. Das sind nur Ganoven. Ich war der einzige Gebildete dort. Ich habe ihnen erzählt. Ramans gestanzt, wie es in der Gaunersprache heißt. Ich erzählte an den Abenden Dumas, Conan Doyle, Wallace. Und dafür haben sie mir zu essen gegeben. Wenn ich am Leben bleibe. Platonow sprach den geheiligten Satz aus, der alle Gedanken über die Zeit jenseits des morgigen Tags einleitet. Wenn ich am Leben bleibe, schreibe ich darüber eine Geschichte. Den Titel habe ich schon gefunden. Der Schlangenbeschwörer. Gut? Sehr gut. Sie müssen am Leben bleiben. Das ist die Hauptsache. Andrei Fjodorowitsch Platonow, in seinem ersten Leben Drehbuchautor, starb etwa 3 Wochen nach diesem Gespräch. Er starb, wie so viele starben. Er holte mit der Hacke aus, geriet ins Wanken und fiel mit dem Gesicht auf die Steine. Ich mochte Platonow. Deswegen erzähle ich seine Geschichte. Der Schlangenbeschwörer. Das Ende der Arbeit bedeutet keineswegs das Ende der Arbeit. Nach dem Signal muss man erst das Werkzeug einsammeln, zum Lagerraum tragen und abgeben, muss antreten und zwei der täglichen 10 Zählappelle durchstehen, zum obszönen Gefluche der Begleitposten und dem unbarmherzigen Geschrei und Gepöbel der eigenen Kameraden, die ebenfalls müde sind, nach Hause wollen und sich über jede Verzögerung ärgern. Man muss einen weiteren Zählappell durchstehen, antreten und 5 Kilometer weit in den Wald laufen, nach Feuerholz. Man schickt niemals Lastwagen nach Feuerholz und die Pferde stehen alle wegen Krankheit im Stall. Ein Pferd kommt ja viel schneller von Kräften als ein Mensch. Obwohl der Unterschied zwischen seinem früheren und dem jetzigen Leben natürlich unendlich viel kleiner ist als beim Menschen. Ein Pferd erträgt nicht einen Wintermonat des hiesigen Lebens im kalten Stall, bei vielstündiger schwerer Arbeit im Frost. Der Mensch jedoch lebt. Er lebt von demselben, was den Stein, den Baum, den Vogel, den Hund leben lässt. Doch er klammert sich fester ans Leben als sie. Und er ist widerstandsfähiger als jedes Tier. Über all solche Dinge dachte Platonow nach, als er mit einem Holzstamm auf der Schulter am Eingangstor stand und auf den erneuten Zählappell wartete. Das Brennholz war herbeigeschleppt und die Leute drängten in die dunkle Blockhausbaracke. Als sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah Platonow, dass durchaus nicht alle Arbeiter zur Arbeit gingen. In der rechten hinteren Ecke saßen auf den oberen Pritschen die einzige Lampe, eine Benzinfunzel ohne Glas, zu sich herangezogen, 7 oder 8 Mann. In ihrer Mitte, die Beine auf tatarische Art gekreuzt und ein speckiges Kissen zwischen sich, 2 Kartenspieler. Platonow hockte sich auf den Pritschenrand. Er war erst am Morgen nach Chanchara gebracht worden. Freie Plätze auf den Pritschen gab es nicht. Wenn sich alle verteilt haben, dachte Platonow, lege ich mich hin. Er schlummerte ein. Das Spiel oben war zu Ende. Ein schwarzhaariger Mann mit Schnurrbärtchen und einem langen Nagel am kleinen Finger wälzte sich an den Rand der Pritsche. Hey, ruft mal diesen Ivan Ivanovich. Ein Stoß in den Rücken weckte Platonow. Du wirst gerufen. Na, wo bleibt der, dieser Ivan Ivanovich? Ich heiße nicht Ivan Ivanovich, sagte Platonow und blinzelte. Er kommt nicht, Fedetschka. Was heißt, kommt nicht? Platonow wurde ins Licht geschubst. Willst du leben? Will ich, sagte Platonow. Ein kräftiger Faustschlag ins Gesicht warf ihn zu Boden. Platonow stand auf und wischte sich das Blut mit dem Ärmel ab. So antwortet man nicht? Hat man euch, Ivan Ivanovich, so zu antworten etwa im Institut beigebracht? Platonow schwieg. Geh, du Idiot. Geh und leg dich zum Kübel. Dort ist dein Platz. Und wenn du dich muckst, wirst du erdrosselt. 2 schon hatte man vor Platonows Augen Leute mit dem Handtuch erdrosselt. Langweilig, Freunde. Wenigstens könnte mir einer die Fersen kraulen. Maschka, komm und kraul Fedjatschka die Fersen. Maschka tauchte im Lichtstreifen auf. Ein hübscher, blasser Junge. Fedja kicherte und zuckte vom Gekitzel. Zieh ab, sagte er plötzlich. Du kannst nicht kraulen. Du verstehst das nicht. Aber Fedetschka, ich... Zieh ab, sagt man dir. Es schabt, es kratzt. Keinerlei Zartgefühl. Alle ringsum nickten teilnahmsvoll. In Kassoi hatte ich einen Jiden. Der hat gekrault. Meine Freunde, der hat gekrault. Ein Ingenieur. Fedja. Hey, Fedja und den da, den Neuen. Willst du ihn nicht probieren? Hol ihn, der Kuckuck. Können denn solche kraulen? Aber übrigens, weckt ihn doch. Platonow wurde ins Licht geholt. Hey, du, Ivan Ivanovich, putz und füll die Lampe. Und nachts legst du Holz in den Ofen nach und morgens raus mit dem Kübel. Der Barackendienst zeigt dir, wo du es ausgießt. Platonow schwieg ergeben. Dafür bekommst du ein Schälchen Suppe. Ich esse ja sowieso keine Brühe. Geh und schlaf. Platonow legte sich neben den Kübel. Ach, langweilig. Die Nächte sind lang. Wenn wenigstens irgendjemand einen Roman stanzen würde. In Kassoi, da hatte ich... Fedja, hey Fedja und den da, den Neuen. Willst du ihn nicht probieren? Du sagst es. Weckt ihn. Sie weckten Platonow. Hör mal, ich hab mich da ein bisschen ereifert. Macht nichts. presste Platonow durch die Zähne. Hör zu. Kannst du Romane stanzen? Kann ich. Sagte Platonow und lächelte zum ersten Mal an diesem schweren Tag. Ich kann stanzen. Ach, mein Bester, komm, steig hier hoch. Nimm dir ein Stück Brot, was Besseres kriegst du dann morgen. Hier, hast du Tabak. Platonow, der eine Woche lang nicht geraucht hatte, zog mit schmerzlichem Genuss an der Machorka-Kippe. Und? Wie heißt du? Andrei, sagte Platonow. Na dann, Andrei, also was Anständiges, Gepfeffertes. Wie der Graf von Monte Cristo, nichts über Traktoren. Vielleicht die Elenden. Ist das über Jean Valjean? Das haben sie mir in Kassoy gestanzt. Dann den Club der Herzbuben. Oder der Vampir? Das, die Buben. Still da, Idioten. Platonow räusperte sich und begann. Im Jahre 1893 wurde in der Stadt St. Petersburg ein geheimnisvolles Verbrechen begangen. Was ich im Lager gesehen und erkannt habe. Ich habe erkannt, dass man aus der Erbitterung leben kann. Ich habe erkannt, dass man aus der Gleichgültigkeit leben kann. Ich habe verstanden, was Macht bedeutet und was ein Mann mit Gewehr. Am Abend sagte der Aufseher, Dugajew bekomme am nächsten Tag eine Einzelschicht und wickelte sein Bandmaß auf. Der Brigadier, der daneben stand und den Aufseher gebeten hatte, ihm bis übermorgen ein Dutzend Kubikmeter zu stunden, war plötzlich stumm und schaute zum Abendstern, der über der Bergkuppe aufblinkte. Baranow, Dugajews Partner, nahm die Schaufel und kratzte die längst gesäuberte Grube aus. Dugajew war 23 und alles, was er hier sah und hörte, verwunderte ihn mehr, als dass es ihn erschreckte. In der Kantine trank Dugajew im Stehen gleich aus der Schüssel seine Portion dünne, kalte Graupensuppe. Das Brot wurde morgens für den ganzen Tag verteilt und war längst aufgegessen. Jetzt hätte er gern geraucht. Auf dem Fensterbrett häufelte Baranow aus dem umgedrehten Tabaksbeutel Machorka-Krümel auf ein Stück Papier. Sorgfältig drehte Baranow eine dünne Zigarette und hielt sie Dugajew hin. Rauch und lass mir was übrig, bot er an. Dugajew wunderte sich. Baranow und er waren nicht befreundet. Ich werde schwächer, sagte er. Baranow antwortete nicht. Dugajew kehrte in die Baracke zurück, legte sich hin und schloss die Augen. Der Hunger ließ ihn nicht gut schlafen. Der Schlummer kam spät. Noch eine halbe Stunde vor dem Wecken hatte Dugajew die Augen trotzdem schon geöffnet. Als die Brigade ihren Einsatzort erreichte, verteilten sich alle auf die Schürfgruben. Warte du mal, sagte der Brigadier zu Dugajew. Du wirst vom Aufseher eingeteilt. Dugajew setzte sich auf den Boden. Er war schon so erschöpft, dass ihn jede Veränderung in seinem Schicksal vollkommen gleichgültig ließ. Komm her, sagte der Aufseher zu Dugajew. Hier ist dein Platz. Er maß den Rauminhalt der Grube aus und legte ein Merkzeichen hin. Ein Stück Quarz. Bis hier, sagte er. Der Stegbauer verlegt dir ein Brett bis zum Hauptsteg. Dort kannst du hin, wie die anderen auch. Hier hast du Schaufel, Hacke, Brechstange, Schubkarre. Leg los! Dugajew begann fügsam mit der Arbeit. Umso besser, dachte er. Kein Kamerad wird schimpfen, dass er schlecht arbeitet. Die ehemaligen Ackerbauern müssen weder begreifen noch wissen, dass Dugajew Anfänger ist, dass er gleich von der Schule an die Universität gewechselt und die Universitätsbank gegen die Grube eingetauscht hat. Jeder für sich allein. Niemand geht es etwas an, dass Dugajew einen 16-Stunden-Tag nicht durchhält. Dugajew karrte, hackte und kippte. Und wieder karrte, hackte, kippte. Nach der Mittagspause kam der Aufseher. Warf einen Blick auf das von Dugajew Geschaffte. Bis zur Quarzmarke war es noch sehr weit. Am Abend erschien der Aufseher erneut und wickelte das Bandmaß ab. 25%, sagte er und sah Dugajew an. 25%! Hörst du? Ich höre, sagte Dugajew. Er wunderte sich über diese Zahl. Die Arbeit war so schwer. Die Schaufel fasste so wenig Stein. Die Zahl 25% der Norm erschien Dugajew sehr hoch. Die Waden schmerzten. Vom Druck auf die Schubkarre taten Arme, Schultern und Kopf unerträglich weh. Der Hunger hatte ihn verlassen. Am Abend wurde Dugajew zum Untersuchungsführer gerufen. Er antwortete auf 4 Fragen. Vorname, Nachname, Artikel, Haftdauer. Dann ging Dugajew schlafen. In der Nacht führten ihn Soldaten hinter den Pferdestützpunkt und brachten ihn auf einem Waldweg an einen Ort, wo, einen kleinen Hohlweg beinahe verdeckend, ein hoher Zaun mit Stacheldrahtverhau stand und woher in den Nächten fernes Traktorengeknatter herüberklang. Und als Dugajew begriff, worum es ging, bedauerte er, dass er umsonst gearbeitet, sich umsonst gequält hatte an diesem letzten heutigen Tag. Was ich im Lager gesehen und erkannt habe. Ich habe erkannt, dass der Mensch zu Menschen geworden ist, weil er physisch kräftiger, zäher ist als jedes Tier. Kein Pferd hält die Arbeit im hohen Norden aus. Ich habe erkannt, dass Freundschaft, Kameradschaft niemals unter schwierigen, lebensbedrohlichen Verhältnissen entsteht. Freundschaft entsteht unter schwierigen, aber bewältigbaren Verhältnissen. Im Krankenhaus und nicht im Bergwerk. Dass es im Lager keine Verbrecher gibt, sondern dort Leute sitzen, die mit dir waren und das morgen wieder sein werden. Die das Gesetz nicht überschritten haben und innerhalb seiner Grenzen ergriffen wurden. Als wir alle 4 an der Quelle der Tuscania ankamen, freuten wir uns so sehr, dass wir fast nicht miteinander sprachen. Wir fürchteten, dass unsere Reise hierher irgendjemandes Fehler sein könnte. Dass man uns in die unheilvollen, von kaltem Wasser überschwemmten Gruben des Goldbergwerks zurückschicken würde. Wir folgten den Traktorspuren wie den Spuren eines prähistorischen Tieres. Doch der Traktorweg endete und auf einem alten, kaum sichtbaren Fußpfad kamen wir an ein kleines Blockhaus. Das war die Hütte der Bergbauschürfung. Wir sollten hier wohnen und eine Schneise schlagen. Äxte und Sägen brachten wir mit. Zum ersten Mal hatten wir unsere Lebensmittelrationen in die Hand bekommen. Ich hatte einen kostbaren Beutel mit Grütze, Zucker, Fisch und Fett. Der Beutel war an mehreren Stellen mit Bindfadenstücken abgebunden. Wie man Würstchen abbindet. Savelyev hatte denselben Beutel und Ivan Ivanovich sogar 2 Beutel, die mit großem männlichen Heftstich genäht waren. Unser 4. Fedja Scharpow hatte seine Grütze leichtsinnig in die Taschen seiner Steppjacke geschüttet. Brot hatten wir für 2 Tage dabei. Dann wird es der Vorarbeiter bringen. Denn auch die kleinste Arbeitergruppe ist undenkbar ohne Vorarbeiter. Savelyev und ich hatten beschlossen, uns jeder für sich zu ernähren. Ivan Ivanovich und Fedja warfen ihre Lebensmittel zusammen. Fedja drehte sorgfältig seine Taschen um und grub mit dem schmutzigen, abgebrochenen Fingernagel jedes Körnchen hervor. Fedja Schapow, ein Jugendlicher aus dem Altai-Gebiet, dessen halbkindlicher Organismus noch im Wachstum war, war der einzige Sohn einer Witwe. Und verurteilt war er wegen illegalen Schlachtens von Vieh. Ein einziges Schaf hat der Fedja abgestochen. Fedja bekam 10 Jahre. Er, der Jüngste von uns, schloss sich sofort dem Ältesten, dem Reifsten von uns an. Ivan Ivanovich. Ivan Ivanovich war die ersten Monate seines Lebens im Bergwerk ein Bestarbeiter gewesen. Jetzt, wo er schwach war, konnte er nicht begreifen, warum ihn alle fortwährend schlugen. Nicht schmerzhaft, aber schlugen. Der Vorarbeiter, der Friseur, der Arbeitsanweiser, der Älteste, der Brigadier, der Begleitposten. Ivan Ivanovich war glücklich, dass er an diese Außenstelle im Wald geschickt wurde. Savelyev war Student des Moskauer Fernmeldeinstitutes. Mein Zellengenosse aus dem Putilka-Gefängnis. Aus der Zelle hatte er, erschüttert von dem, was er sah, einen Brief an den Parteiführer geschrieben, in der Überzeugung, dass der Führer über die Zustände in Unkenntnis gehalten werde. Sein eigener Fall war vollkommen nichtig. Briefwechsel mit der eigenen Verlobten. Der Vorwurf der Agitation, Artikel 58.10, wurde durch die Briefe von Braut und Bräutigam belegt. Seine Organisation, Punkt 11 desselben Artikels bestand aus zwei Personen. Bald nach dem Abschicken des Briefes, an einem der Eingabetage im Gefängnis, wurde Saveljev auf den Korridor gerufen und musste einen Bescheid unterschreiben. Danach wurde Saveljev nur ein einziges Mal gerufen. Zur Aushändigung des Urteils eines Sonderkonziliums. 10 Jahre Lager. Wir beide waren nicht eigentlich befreundet. Wir sprachen einfach gern über Moskau. Wir konnten endlos über Moskau reden. Unsere 10-Tages-Rationen sahen erschreckend aus. Ich teilte die Grütze in 10 Teile. Aber das war zu schrecklich. Ich schüttete die Grütze wieder zusammen. Ich bat Ivan Ivanovich und Fedja, mich ihnen anschließen zu dürfen. Und gab meine Lebensmittel in den gemeinsamen Kessel. Saveljev folgte meinem Beispiel. Gemeinsam trafen wir, alle 4, eine weise Entscheidung. 2-mal am Tag zu kochen. Für 3-mal reichten die Lebensmittel einfach nie aus. Wir werden Beeren und Pilze sammeln. Wir werden Beeren und Pilze sammeln, sagte Ivan Ivanovich. Und Mäuse und Vögel fangen. Und 1-2 Tage allein von Brot leben. Wir haben die volle Norm bekommen. Wir glaubten an die Norm. Leider konnte uns selbst die vollständig ausgegebene Norm nicht ernähren und satt machen. Wir hätten 3-mal, 4-mal so viel gebraucht. Unsere Organismen waren seit langem ausgehungert. Damals verstanden wir dieses einfache Faktum nicht. Wir glaubten an die Norm. Auch die bekannte Köcheweisheit, dass es einfacher ist, für 20 Leute zu kochen als für 4, war uns unbekannt. Nur eines war uns vollkommen klar. Wir hatten zu wenig Lebensmittel. Das erschreckte uns weniger, als dass es uns wunderte. Wir mussten an die Arbeit gehen. Wir mussten eine Schneise durch den Wind schlagen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sägten wir, fällten, zerlegten und stapelten. Wir wollten hier so lange wie möglich bleiben. Wir fürchteten uns vor den Goldminen. Doch die Stapel wuchsen zu langsam. Und gegen Ende des 2. angestrengten Tages war klar, wir hatten zu wenig geschafft und würden mehr nicht schaffen können. Ivan Ivanovich stellte ein Metermaß her, indem er die 5 Handspannen an einer gefällten jungen 10-jährigen Lerche abmaß. Abends kam der Vorarbeiter, maß unsere Arbeit mit seinem gekerbten Stab und schüttelte den Kopf. Wir hatten 10% der Norm geschafft. Ivan Ivanovich versuchte zu argumentieren und etwas auszumessen, doch der Vorarbeiter war unbeirrbar. Er brummte etwas von irgendwelchen Festmetern, von massivem Holz. All das überstieg unser Verständnis. Klar war eins, wir werden zurückgeschickt. Doch wir hatten keine Angst. Wir ließen uns treiben. Und liefen auf Grund, wie es in der Lagersprache heißt. Uns regte nichts mehr auf. Es fiel uns leicht, in der Macht eines fremden Willens zu leben. Wir waren längst Fatalisten geworden. Jede Einmischung in das Schicksal, in den Willen der Götter, war anstößig. Der Vorarbeiter ging und wir blieben und schlugen die Schneise. Wir ruhten uns mehr aus, achteten mehr auf die Sonne, auf den Wald, auf dem blassblauen hohen Himmel. Wir lagen auf der faulen Haut. Wir hatten aufgehört, gegen das Schicksal anzukämpfen. Nur Ivan Ivanovich arbeitete mit dem gleichen tragischen Eifer wie früher. Abends saßen wir um unseren lieben Ofen und Fedja Schapow hörte aufmerksam Saveljevs heisere Stimme zu. Nun, er hat die Arbeit verweigert. Sie haben ein Protokoll geschrieben. Nach der Saison gekleidet. Was heißt das denn, nach der Saison gekleidet? Fragte Fedja. Nun, um nicht alle Winter- oder Sommersachen aufzuzählen, die du anhast. Man kann ja in einem Winterprotokoll nicht schreiben, dass einer ohne Steppjacke oder Handschuh zur Arbeit geschickt wurde. Wie oft bist du zu Hause geblieben, wenn es keine Handschuhe gab? Wir durften nicht bleiben, sagte Fedja schüchtern. Der Chef hat uns gezwungen, einen Weg auszutreten, sonst würde das heißen, nicht ausgerückt, wegen Kleidermangel. Ganz genau. Erzähl noch mal von der Metro. Und Saveljev erzählte Fedja von der Moskauer Metro. Fedja beneidete die Städter nicht. Er verehrte sie einfach. Und Geschichten von den technischen Errungenschaften, von den Wundern der Stadt, konnte er ohne Ende anhören, trotz des Hungers. Nach ein paar Tagen kam der Vorarbeiter. So, Jetzt habt ihr euch genug ausgeruht. Höchste Zeit zum Aufbrechen. Anderen Platz machen. Ja. Ja, sagte Saveljew. Und wann geht es zurück? Gleich morgen gehen wir. Iwan Iwanowitsch beruhigte sich. Er erhängte sich in der Nacht, 10 Schritte von der Hütte, an einer Astgabel. Ganz ohne Seil. Saveljew fand ihn. Er sah ihn vom Pfad aus und schrie. Der herbeigeeilte Vorarbeiter erlaubte nicht, den Körper vor Ankunft der Operativgruppe herunterzunehmen und trieb uns zur Eile. Fedja Scharpow und ich packten in großer Bestürzung. Iwan Iwanowitsch hatte gute, noch intakte Fußlappen, Beutel, ein Handtuch, ein zusätzliches Nesselunterhemd, aus dem er die Läuse schon ausgekocht hatte, geflickte Watteburki. Auf der Pritsche lag seine Weste. Nach einer kurzen Beratung nahmen wir alle diese Sachen an uns. Saveljew beteiligte sich nicht an der Aufteilung der Sachen des Toten. Er lief die ganze Zeit um Iwan Iwanowitschs Leichnam herum. In der Freiheit weckt ein toter Körper immer und überall ein unklares Interesse. Er zieht an wie ein Magnet. Das ist anders im Lager. Das Alltägliche der Tode, die Abgestumpftheit der Gefühle nimmt das Interesse am toten Körper. Doch bei Saveljew hatte Iwan Iwanowitschs Tod irgendwelche dunklen Seelenwinde berührt. Er kam in die Hütte, nahm eine Axt aus der Ecke und trat über die Schwelle. Der Vorarbeiter schrie etwas Unverständliches. Fedja und ich rannten auf den Hof. Saveljew lief bis zu dem dicken, kurzen Lärchenklotz, auf dem wir immer Holz gesägt hatten. Er legte die linke Hand auf den Klotz, spreizte die Finger und holte mit der Axt aus. Der Vorarbeiter schrie. Fedja stürzte zu Saveljew. 4 Finger flogen ins Sägemehl. Der Vorarbeiter führte uns alle ins Lager. Saveljew ins Ambulatorium und in die Ermittlungsabteilung, zwecks Einleitung eines Verfahrens, wegen Selbstverstümmelung. Fedja und ich kehrten in dasselbe Zelt zurück, das wir vor 2 Wochen verlassen hatten. Unsere Plätze auf den oberen Pritschen waren besetzt, aber wir kümmerten uns nicht darum. Jetzt war Sommer. Auf den unteren Pritschen war es wahrscheinlich sogar besser als oben. Und bis der Winter kommt, wird sich noch vieles ändern. In der Nacht wachte ich auf und ging zum Tisch des Barackendienstes. Dort hockte Fedja mit einem Blatt Papier in der Hand. Über seine Schulter las ich das Geschriebene. Mama, schrieb Fedja. Mama, mir geht es gut. Mama, ich bin nach der Saison gekleidet. Was ich im Lager gesehen und erkannt habe. Die außerordentliche Fragilität der menschlichen Kultur und Zivilisation. Der Mensch wurde innerhalb von 3 Wochen zur Bestie. Unter Schwerstarbeit, Kälte, Hunger und Schlägen. Ich habe erkannt, dass der Mensch nicht aus der Hoffnung lebt, sondern aus dem Selbsterhaltungstrieb. Demselben Prinzip wie auch der Baum, der Stein, das Tier. Ich habe den Eiskarzer gesehen, der in den Fels geschlagen war, und habe selbst eine Nacht darin verbracht. Der Begleitposten, der im Flur der Sanitätsabteilung gewartet hatte, brachte Andrejew nicht ins Gefängnis zurück, sondern in die Siedlung. Zu einem der großen Lagerhäuser. Andrejew schlug der Geruch nach schmutzigem Körper, muffiger Kleidung und saurem menschlichem Schweiß entgegen. Dumpfes menschliches Stimmengewirr füllte diesen riesigen Kasten. Die 4-stöckigen kompakten Pritschen, aus massiver Lärche gehauen, waren ein ewiges Bauwerk, errichtet für die Ewigkeit wie die Brücken Julius Cäsars. Auf den Stellagen des riesigen Speichers lagen mehr als 1000 Menschen. Das war eines von 2 Dutzend ehemaligen Lagerhäusern, die bis oben vollgestopft waren mit neuer, lebendiger Ware. Im Hafen herrschte Typhus-Quarantäne. Und einen Transport, oder wie es im Gefängnisjargon heißt, eine Etappe von dort, hat es schon mehr als einen Monat nicht gegeben. Der Blutkreislauf des Lagers, dessen Erythrozyten lebendige Menschen sind, war gestört. Die Transportfahrzeuge standen still. Die Gruben verlängerten den Arbeitstag der Häftlinge. Die Wut der Leitung wuchs umso mehr, als aus der Taiga nach und nach die Häftlingsschlacke, die die Gruben ausspuckten, in der Stadt eintraf. Die Leute lagen hier schon mehr als einen Monat. Sie gingen nicht zur Arbeit. 20.000 verlorene Arbeitstage pro Tag. 160.000 Arbeitsstunden. Vielleicht auch 320.000 Stunden. Die Arbeitstage fallen unterschiedlich aus. Oder 20.000 gerettete Tage. 20.000 Lebenstage. Der Arbeitsanweiser führte Andrejew zu den Pritschen und zeigte auf die zweite Etage. Hier ist ein Platz. Die starke Hand des Anweisers stieß ihn in die Höhe und er plumpste schwer zwischen die nackten Körper. Niemand fragte ihn aus, obwohl in diesem Durchgangslager kaum jemand aus der Taiga kam. Allen anderen stand der Weg dorthin bevor. Und das war ihnen klar. Eben darum wollten sie von der unabwendbaren Taiga nichts wissen. Und das war richtig, wie Andrejew fand. An einem der Tage wunderte sich Andrejew, dass er noch lebt. Auf die Pritsche zu steigen war so schwer, aber er schaffte es doch. Das Allerwichtigste, er arbeitet nicht, bleibt liegen. Und selbst 500 Gramm Roggenbrot, 3 Löffel Grütze und eine dünne Suppe am Tag können einen Menschen wiederbeleben. Wenn er nur nicht arbeitet. Eben hier begriff er, dass er keine Angst hat und am Leben nicht hängt. Er begriff auch, dass er durch eine große Prüfung gegangen und am Leben geblieben ist. Er begriff, dass wie erbärmlich die Möglichkeiten der Wahl, des freien Willens des Häftlings auch sein mögen, sie doch vorhanden sind. Sie können einem das Leben retten. Man hat ihn betrogen. Auch er wird betrügen. Er wird nicht sterben. Hat nicht vor zu sterben. Die Kratzwunden waren viel schneller verheilt als Andrejews andere Wunden. Allmählich verschwand der Schildkrötenpanzer, in den sich die menschliche Haut in der Grube verwandelt hatte. Und sogar die linke Hand hatte sich aufgebogen. In den anderthalb Jahren Arbeit in der Grube hatten sich beide Hände auf die Dicke des Schaufel- oder Hackengriffs gekrümmt und waren, so schien es Andrejew, für immer erstarrt. Aber die Hand hat Andrejew doch aufgebogen. Das wunderte ihn. Viele Jahre würden noch vergehen, bis Andrejews Zehen heilen würden. Doch Andrejew dachte nicht an die Zukunft. Er, der in der Grube gelernt hatte, das Leben nicht weiter als einen Tag im Voraus zu planen, bemühte sich, um das Nahe zu kämpfen, wie es jeder Mensch in Todesnähe tut. Heute wollte er eines. Dass die Typhus-Quarantäne ewig dauert. Doch das konnte nicht sein. Und es kam der Tag, an dem die Quarantäne endete. An diesem Morgen wurden alle Bewohner der Sektion auf den Hof getrieben. Der Arbeitsanweiser stand auf einem Fass und rief die Nachnamen aus. Dass Sie mich bloß nicht aufrufen. Dass Sie mich bloß nicht aufrufen, flehte Andrejew. Nein, er wird kein Glück haben. Selbst wenn Sie ihn heute nicht aufrufen. Werden Sie ihn morgen aufrufen? Er wird in die Goldminen fahren. Zu Hunger, Schlägen und Tod. Die abgefrorenen Finger und Zehen begannen zu schmerzen. Alles nutzlos. Er ist machtlos im Kampf mit dieser gigantischen Maschine, deren Zähne seinen Körper zermalmen. Voronow! Voronow! Der Arbeitsanweiser schrie heiser. Voronow! Er ist doch hier, der Hund! Und der Arbeitsanweiser schmiss erbittert den dünnen gelben Pappdeckel der Akte auf das Fass. Und jetzt begriff Andrejew plötzlich alles. Das war ein Gewitterlichtblitz, der den Weg zur Rettung zeigte. Und sofort, erhitzt vor Aufregung, fasste er sich ein Herz und schob sich nach vorn in die Nähe des Arbeitsanweisers. Der nannte Name auf Name und einer nach dem anderen verließen die Leute den Hof. Doch die Menge war noch groß. Jetzt gleich, gleich. Andrejew! Schrie der Arbeitsanweiser. Andrejew schwieg und betrachtete die rasierten Wangen des Arbeitsanweisers. Der Arbeitsanweiser hielt Andrejews Pappdeckel in der Hand und legte ihn, ohne den Aufruf zu wiederholen, aufs Fass. Andrejew wollte leben. Das Gold, ist er tot. Niemand in diesem Durchgangslager weiß das besser als Andrejew. Er muss die Tiger, die Goldminen, um jeden Preis meiden. Wie kann er, der rechtlose Sklave Andrejew, das erreichen? Folgendermaßen. Die Tiger war während der Quarantäne menschenleer geworden. Also werden aus der Quarantäne die Fuhren zuallererst in die Goldverwaltung gehen und erst dann, wenn die von den Bergwerken angeforderten Menschen ausgeliefert sind, erst dann werden sie nicht mehr in die Tiger, nicht ins Gold schicken. Wohin sonst? Das war Andrejew ganz gleich. Bloß nicht ins Gold. Über all das sagte Andrejew niemandem ein Wort. Denn er wusste, jeder, dem er von seinem Plan erzählt, wird ihn der Leitung verraten. Für ein Lob, für ein Machorka-Stummel, einfach so. Viele Tage meldete sich Andrejew nicht. Einmal begegnete Andrejew dem Arbeitsanweiser von Angesicht zu Angesicht. Wie ist dein Name? Aber Andrejew hatte sich schon lange auf so etwas vorbereitet. Gurov, sagte er demütig. Warte! Der Arbeitsanweiser blätterte die Listen durch. Nein, nichts. Kann ich gehen? Geh, du Rindvieh! Im Durchgangslager blieben immer weniger Menschen. Schließlich kam der Tag, wo nach Abfahrt des letzten Lastwagens auf dem Hof nur etwa 3 Dutzend Leute standen. Diesmal durften sie nicht in die Baracke, sondern mussten antreten und wurden durchs ganze Lager geführt. Sie werden uns doch nicht zur Erschießung führen, sagte der riesige, großhändige, einäugige Mensch, der neben Andrejew ging. Genau das, doch nicht zur Erschießung, hatte auch Andrejew gedacht. Wir werden Fingerabdrücke von euch nehmen, sagte der Arbeitsanweiser. Na, wenn es die Finger sein sollen, geht's auch ohne Finger, sagte der Einäugige fröhlich. Ich heiße Filipowski Georgi Adamowitsch. Und du? Andrejew, Pavel Ivanovich. Euch suchen wir schon lange. Geht in die Baracke. Ich sag euch später, wohin ihr geschickt werdet. Andrejew wusste, er hatte die Schlacht gewonnen. Es konnte einfach nicht sein, dass die Tiger noch nicht mit Menschen gesättigt war. Wenn es noch Abtransporte geben wird, dann zu nahegelegenen, zu lokalen Außenstellen. Sie können ihn nicht weit schicken, weil die Anforderungen der Tiger schon erfüllt sind. Nur noch eine Nacht musste er warten. Nach dem Frühstück kam der Arbeitsanweiser mit einer Liste in die Baracke gestürzt. Einer kleinen Liste, wie Andrejew gleich erleichtert feststellte. Für die Goldgruben gab es Listen mit 25 Personen pro Fuhre. Andrejew und Filipowski wurden nach dieser Liste aufgerufen. Die Aufgerufenen wurden zur Registratur geführt. Dort standen 3 weitere Leute. Das sind alle, sagte der Arbeitsanweiser. Sind sie geeignet? Ein Mann in Pekesche und Kubanka winkte einen nach dem anderen heran. Wer bist du? Ich bin Juri Ivanovich, Artikel 58. Haftdauer 25 Jahre. Nein, nein. Von Beruf. Bist du wer? Ofensetzer, Bürger Natschalnik. Und was noch? Klempnern kann ich auch. Sehr gut. Du? Der Chef sah Filipowski an. Der Einäugige erzählte, er sei Heizer auf der Lok aus Kamjenetz-Podolsk. Und du? Der Alte murmelte ein paar Worte auf Deutsch. Was ist das? Das ist ein Tischler, sagte der Arbeitsanweiser. Er ist ein bisschen durcheinander, aber er wird wieder zu sich kommen. Aha. Und du? Das war eine Frage an Andrejew. Er braucht Fachleute. Überhaupt Arbeitervolk, dachte Andrejew. Ich werde Lederarbeiter sein. Wer bist du? Gerber, Bürgernatschalnik. Sehr gut. Und wie alt? 31. Der Chef schüttelte den Kopf. Doch weil er ein erfahrener Mann war und Tote hat auferstehen sehen, schwieg er und lenkte den Blick auf den 5., einen zappeligen Menschen. Wissen Sie, eigentlich bin ich Agronom. Von der Ausbildung Agronom. Ich habe sogar Vorträge gehalten. Aha. Und? Fragte der Arbeitsanweiser. Ich nehme Sie. Alle 5 wurden in eine Zelle geführt. Wohin fahren wir? Zu einer lokalen Außenstelle, wohin sonst? Nach einer Stunde wurden sie gerufen. Nur nicht zum Fahrzeug, sondern in den Lagerraum. Zum Einkleiden offenbar, dachte Andrejew. Denn der Frühling stand vor der Tür. Es war April. Sie werden Sommerbekleidung ausgeben. Und diese, die winterliche, verhasste Grubenkleidung, wird er zurückgeben. Abwerfen. Vergessen. Doch statt der Sommer bekamen sie Wintersachen. Ohne etwas zu verstehen, zogen sie an einem Frühlingstag gebrauchte Wattejacken und Westen an und alte, geflickte Filzstiefel. Alle waren beunruhigt. Und alle schwiegen. Nur der Alte brabbelte etwas auf Deutsch. Der betet, flüsterte Filipowski. Lieber Himmel. Tja, kennt hier jemand irgendwas? Fragte Andrejew. Der grauhaarige Ofensetzer, der aussah wie ein Professor, zählte alle nahegelegenen Lageraußenstellen auf. Der Hafen. Der Hafen. Kilometer 4. Kilometer 4. Kilometer 17. 23. 47. Dann begannen die Abschnitte der Straßenverwaltungen. Kaum besser als die Goldgruben. Abtreten! Marsch zum Tor! Vor dem Tor stand ein großer Lastwagen. Mit grünem Segeltuch bedeckt. Begleitposten übernehmen! Der Begleitposten schlug den Rand der großen Zeltplane zurück, die den Lastwagenkasten bedeckte. Einsteigen! Der Kasten war voller Leute, die ordentlich auf ihren Plätzen saßen. Eingestiegen! Alle fünf setzten sich nebeneinander. Alle schwiegen. Der Begleitposten stieg ein, der Motor ratterte los und das Fahrzeug fuhr die Chaussee entlang auf die Hauptstraße. Über 2000 Kilometer zieht und schlängelt sich die zentrale Kolymatrasse. Eine Chaussee zwischen Bergen und Schluchten. Zu Kilometer 4 fahren Sie uns. Zu Kilometer 4 fahren Sie uns, sagte der Ofensetzer. Die Werstpfähle flogen vorüber. 17. 23. 23, zählte Filipowski. Von wem? Lokale Außenstelle, die Dreckskerle. Der Lastwagen folgte schon lange der gewundenen Straße zwischen den Felswänden. 47. 47, piepste der Zapplige. Der Laster schoss vorüber. Wohin fahren wir? Fragte Andrejew und packte jemanden bei der Schulter. In Atka, Kilometer 200 übernachten wir. Und weiter? Keine Ahnung. Gib mir was zu rauchen. Der Lastwagen kletterte schwer keuchend auf den Pass des Jablonowi-Gebirges. Erzählungen aus Kolyma von Valam Shalamov, aus dem Russischen von Gabriele Leupold. Es sprachen Erzähler Max und Peter Simonischek sowie Oliver Bröker, Fabian Busch, Klaus Herm, Wilfried Hochholdinger, André Kaczmarczyk, Alexander Kuhn, David Reibel, Lars Rudolf und Oliver Strietze. Ton Bernd Bechtold und Monika Steffens. Regieassistenz Theresa Schomburg. Komposition Harman. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Heindl. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2010.